dann langsam, langsam, wir können anfangen. Und natürlich, das Thema ist sehr breit und wir können fortsetzen. Heute wird so im Rahmen von Einführung. Und dann, wir können fortsetzen. Nächste Woche auch am Sonntag zu dieser Zeit geht das. Ja, das geht. Ja, Ja. danach, ich habe hier in Tschechien, oh, your internet connection is unstable. Warum? Was können wir machen? Und wir wollen das vergrößern. Tady je se to zvětšuje, aby to bylo celý. A ja, jetzt ist besser, ne? Und ungefähr in der Mitte, nicht Kopf abgeschnitten. Ja? Ja, alles gut, alles perfekt. Okay. Dann, wir werden mit diesem Thema fortsetzen. Okay, Insofern, jetzt gesund geht's los. und nächste wird dann Progress. am Sonntag zu derselben Zeit. Ja, ist das okay für euch? Ja? Einverstanden? Ich höre nichts. Ist das Zustimmung oder? Ja, gut. Ja, das ist gut. Ja? Ja. Dann wir werden fortsetzen. Nächste Woche danach habe ich einen Kurs hier in Tschechien, habe ich keine Zeit und dann im November habe ich einen Kurs in Frankfurt im Buddhaweg. Dann wir unterbrechen das und wenn ich wieder zurück bin und nicht gerade im Krankenhaus bin, weil ich bin jetzt unter Kur, nicht gleich, aber es Ja. muss irgendwann in Ende November anfangen, spätestens. Dann wir sehen, je nach der Angelegenheit, wir können langsam, langsam wieder fortsetzen. Und von was ich gehört habe, der Dolpo Rinpoche wird auch kommen. Vielleicht wir treffen uns sogar in Frankfurt, wo ich einen Kurs in Buddhaweg habe. Wir kommunizieren und reden mit ihm. Und vielleicht sogar, wenn es klappt, dann wir können etwas zusammen machen. Okay. Und jetzt heute zu dem Thema. Das Thema, das wir in den nächsten Stunden analysieren werden und worüber wir sprechen werden, ist Shamatha. Shamatha, gibt es zwischen euch Sanskritisten, ist von dem Wurzel Sham. Sham heißt beruhigen. Also eigentlich Prozess von Beruhigung des Geistes ist Prozess der Befreiung. Man kann es nicht mit dem Prozess von Befreiung trennen. In der Tradition von den Schülern, von den Shravakas, die Abhidhamma hat Tendenz, Samadhi und Weisheit zu trennen. Samadhi und Wissensklarheit zu trennen. Es sind verschiedene Geistesformationen. Wissensklarheit oder Weisheit heißt auch Vipassana. Vipassana heißt sehen durch unterscheiden. W bedeutet unterscheiden. Sehen durch unterscheiden ist in Abhidharma präsentiert als Weisheit. Und Samadhi ist präsentiert als Einspitzigkeit des Geistes. Wir in Yoga, genauso wie in Buddhismus, jeder, der die indische Tradition von Yoga lernt, und wir können sagen, Buddhismus auch ist ein Teil von der indischen Yoga-Tradition. Yoga heißt nicht diese Körperübungen, wie wir das kennen. Yoga ist eigentlich die Training in Samadhi. So ist es auch in indischer Tradition erklärt. Und in indischer Tradition, Samadhi heißt auch Befreiung. Wenn jemand stirbt und man sagt, er ist in Samadhi eingetreten, das heißt, er ist befreit. So, Samadhi ist auch ein Geistesfaktor, Cetasika oder Chaitya, das nach der Abhidharma, besonders Theravada Abhidharma, in jedem Zustand des Geistesprozesses anwesend sein muss. Wenn der Geist hat nicht die Fähigkeit, die andere Geistesfaktoren zusammenbringen, dann wir können überhaupt nicht denken. So, diese Grundbedeutung von Samadhi ist die Kraft des Geistes, die die andere Geistesfaktoren, die den Geist zusammenbringen, damit er denken kann, untersuchen kann, unterscheiden kann. Dieser Faktor heißt auch Samadhi. So, das ist sozusagen ein bisschen Konfusion. Also Samadhi, wenn wir denken, vorausgesetzt dadurch, dass wir Samadhi haben, sonst die Geistesfaktoren, Gefühl, die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit und so weiter, die können nicht zusammenhalten. Dann der Geist hat keinen Inhalt. Der Geist hat Inhalt, weil drinne ist diese Kraft, dass die Geistesfaktoren, die Inhalt des Geistes bestimmen, die Geistesfaktoren zusammenhalten. Deswegen, wir können denken, wir können machen, und wir können auch sozusagen kommunizieren, die Sprache, die Körperbewegungen und denken. Wenn wir das machen, dann es ist schon vorausgesetzt, dass wir es machen mit der Kraft, dass der Inhalt des Geistes zusammenhält. Das heißt auch Samadhi. Diese Kraft dann wird entwickelt. In der buddhistischen Tradition, Shamatha heißt eigentlich Entwicklung des Geistes. Chitta Bhavana. In der indischen Tradition, was wir Meditation nennen, übersetzt in Buddhismus den Ausdruck Bhavana. Bhavana ist von dem Wurzel Bru, was heißt eigentlich, wir werden. Wenn wir Samadhi lernen, wir lernen zu werden, was wir lernen zu werden, Einspitzigkeit des Geistes. Einspitzigkeit des Geistes ist Voraussetzung für Weisheit. Wenn der Geist nicht einspitzig ist, wir können nicht richtig unterscheiden. Und wenn wir richtig unterscheiden, dann haben wir Weisheit. Das ist die sozusagen Grundbedeutung, wie man es in Abhidhamma, in buddhistischer Philosophie, Psychologie findet. Damit wir richtig unterscheiden, der Geist muss beruhigt sein. Das ist Shamatha. Das ist die Funktion von Shamatha. Wenn der Geist beruhigt ist, wir können richtig unterscheiden. Wenn wir richtig unterscheiden, dann wir können in diesen Prozess von Befreiung eintreten. Das heißt, wir können wahrheitsgemäß unterscheiden, was Leiden ist, was Ursache von Leiden ist, was Ende von Leiden ist und was ist der richtige Weg im Buddhismus, der mittlere Weg, der zu Ende von Leiden führt. So, Samadhi in diesem Sinne hat sehr, sehr breite Anwendung. Wir können sagen, die Entwicklung von Samadhi, Entwicklung des Geistes, bezieht sich sozusagen alle Tugenden des Geistes. Alle Tugenden des Geistes, wir können nicht von dem Prozess von Entwicklung des Geistes, was heißt Entwicklung von Samadhi, trennen. Das soll sehr klar sein. Und jetzt diese Training in Samadhi für die Schüler, für die Tradition der Schüler von Buddha, ist eigentlich Training in Dhyana. Dhyana ist ein Eindruck, das mit Samadhi verwandt ist. Wenn der Geist Einspitzigkeit hat, er kann in Dhyana eintreten. Das ist die Voraussetzung. Aber Einspitzigkeit, wie ich gesagt habe, ist in jedem Zustand von Denken, in jedem Zustand von Sprechen und so weiter, in alle Tätigkeiten, aber es ist nicht entwickelt. Wenn es entwickelt ist, und es wird entwickelt durch Entwicklung von allen Tugenden des Geistes. Alle Tugenden des Geistes haben zu tun mit Samadhi. Also die richtige Anstrengung, die Zügelung der Sinnen, dann die richtige Unterscheidung, auch die Toleranz, die Freigebigkeit in der Sinne von Training von Bodhisattva, alle pa Paramitas, die Entwicklung von Paramitas sind untrennbar von Entwicklung des Geistes. Der Geist wird entwickelt, wenn wir Freigebigkeit üben, wenn wir Sila, das heißt Zügelung der Sinnen üben, wenn wir Toleranz oder Fähigkeit von nicht mit Hass zu reagieren, oder mit Resistenz, das zu Gewalt führt, zu reagieren. Und rechte Anstrengung, das alles ist auch mit Samadhi verbunden, mit Entwicklung von Samadhi. Und wenn durch Entwicklung von Samadhi, Entwicklung des Geistes, der Geist ist beruhigt, er kann je nach der Wahrheit unterscheiden. Samahitam Chittam, Yatha Bhutam Passati. Nur der Geist, das ist Hauptprinzip in Buddhismus, auch in Yoga, nur wenn der Geist beruhigt ist, er kann wahrheitsgemäß unterscheiden. Und dann die sechs Paramis, auch zehn Paramis, in Theravada gibt es auch zehn Paramis, in Mahayana auch zehn Paramis, die Parami von Kraft, die Parami von Pranidhana, Pranidhana heißt Entschluss, die Parami von heilenden Mitteln, Upaya, und die Parami von Wissen, alle sind mit Samadhi verbunden. Die sind eigentlich ein Teil von Samadhi-Training. So, wir haben alle zehn Paramis, die wir üben müssen, damit wir der buddhistischen Weg richtig üben können, sind mit Entwicklung des Geistes verbunden, sind mit Beruhigung des Geistes verbunden. Dann in diesem Prozess von Beruhigung des Geistes hat Teile, die gemeinsam sind für die Shravakas, für die Schüler, und auch ein Teil, das nicht gemeinsam ist für die Schüler. Sie lernen mit Dolpo Tulku. Ich habe auch mit ihm gelernt in Indien, mit seinem Lehrer, mit Penno Rinpoche. Wir haben Dzogchen bisschen gelernt. Ich habe nur einen Kurs, einen Monat gemacht. Dzogchen ist sozusagen Training in Samadhi, was nicht gemeinsam mit den Schülern ist. Sie finden nicht Training in Dzogchen, in Theravada oder in Abhidharma Kosha, in den Erklärungen von Buddhismus, von der Seite von denen, die üben Buddhismus nur mit dem Ziel, ein Arahat zu werden. Arahat heißt literarisch einer, der die Beschmutzungen des Geistes, die Unreinheiten des Geistes tötet. Das ist die Bedeutung von Arahat. Deswegen er ist Arahat auch, weil er Objekt ist von Verehrung. Wenn er getötet hat, die Unreinheiten des Geistes. Jetzt, wir wollen Mahayana Buddhismus üben. Mahayana Buddhismus ist basiert auf die transzendentale Weisheit oder große Weisheit. Große Weisheit ist Weisheit über Unterscheidung, die transzendiert Unterscheidungen. Dann die Samadhi, die nicht gemeinsam ist für die Schüler oder für die andere Schulen, so wie Samkhya, Yoga und so weiter, oder Vedanta, ist Samadhi über die höchste Realität, und höchste Realität im Buddhismus ist untrennbar von Shunyata. Shunyata heißt literarisch in Sanskrit, Shunyata heißt Zustand von Null, Zero. Das ist Shunyata. alles, das ist Entwicklung von indischer Mathematik, Entdeckung von indischer Mathematik, alles eigentlich, die Inder haben diesen Begriff von Null entwickelt und die Entwicklung von Null als in Philosophie, die Philosophie von transzendentaler Weisheit. Das Nagarjuna, Aryadeva, Shantideva und so weiter, dann in philosophisches System zusammengefasst haben. Dann die Meditation über Shunyata als die höchste Realität ist, was nicht gemeinsam ist mit Training in Entwicklung des Geistes von den Schülern, aber was spezifisch ist für diejenigen, die lernen, die Training des Geistes, die Entwicklung des Geistes im Sinne von Bodhisattvas. Bodhisattvas sind diejenigen, die wollen den Zustand von nicht nur von Arahat, der Buddha, alle Buddhas sind Arahats, aber den Zustand von der voll erleuchtete Arahat ist über alle Unterscheidungen. Er bindet sich an keine Unterscheidungen. Unterscheidungen sind alle im Sinne von Mahayana Philosophie, alle gebunden an Namen. Und was wir als Realität betrachten, ist die Realität von Namen. Die wahre Realität, die Leerheit ist, wir können nicht fassen. Was wir fassen durch Namen. So, das ist sozusagen im Sinne von transzendentaler Weisheit, was wir fassen, sind die Schatten von Realität, nicht die Realität selbst. Und die Meditation über Leerheit ist die Meditation, die zu diesem Verständnis führen soll. Dann, wir haben gemeinsame Training in Samadhi und wir haben auch Training in Samadhi, das nicht gemeinsam ist. Training im Sinne von Mahayana, Training im Sinne von Zen, von Dzogchen, von Mahamudra. Das ist Training, die führt dann zu dem Zustand von transzendentaler Weisheit, verbunden mit großer liebende Güte und große Mitgefühl. Wenn wir verstehen, dass wir nicht an Realität anhaften, sondern an die Namen, die mit Realität verbunden sind, dann wir verstehen die wahre Natur von unserer Erfahrung, von Erfahrung von den Objekten und von dem Geist, das untrennbar von Leerheit ist. Und so dann wir überwinden Dualität. Überwindung von Dualität ist Ziel von Mahayana Geistestraining. Der Arahat auch, er muss nicht unbedingt an Dualität gebunden sein. Wenn er Dualität überwindet, dann ist er auch in dem Sinne Bodhisattva. Wenn er große Mitgefühl und große Liebe in sich entwickelt. Der Arahat natürlicherweise, er muss auch liebende Güte haben und Mitgefühl haben, aber nicht große liebende Güte und große Mitgefühl. Deswegen, er bleibt gebunden an die Unterscheidung. Und die wichtigste Unterscheidung ist Unterscheidung zwischen Samsara, was Zustand von Leiden ist, und Nirvana, was Befreiung von Leiden ist. Diese Unterscheidung, wie alle anderen Unterscheidungen in nicht-dualistische Meditation, ist eigentlich nur basiert auf Namen. In der Realität, diese Unterscheidung existiert nicht. So, wenn wir richtig die Training des Geistes verstehen möchten und in dem Sinne, dass wir alle haben, wir haben Aspiration, dass wir die höchste Erleuchtung erreichen. Wenn wir diese Aspiration haben, dann wir sind sozusagen Bodhisattvas. Wir sind die Wesen, die sind sozusagen, die richten sich nach vollkommener Erleuchtung. Vollkommene Erleuchtung, die überwindet alle Dualität. Und das ist natürlich sehr schwer. Und dafür, wir brauchen diese Paramis, das ich erwähnt habe, verbunden mit Training in Einspitzigkeit. Wir brauchen Kraft. Wir brauchen Entschluss. Wir brauchen heilende Mittel, Upayas. Und wir brauchen Wissen. Und das alles ist verbunden in der Mahayana-Lehre mit Entwicklung des Geistes. Sehr wichtig zu verstehen, diese Aspekte. So, wenn wir reden über Beruhigung des Geistes, Beruhigung des Geistes heißt Shamatha, Prozess von Beruhigung des Geistes ist Shamatha. Beruhigung des Geistes ist in der traditionellen Abhidharma-Lehre, die, wie ich es gelernt habe, in Sri Lanka, Burma und so weiter, ist dann andere Training. Training, damit wir Buddha werden, und es gibt drei Sorten von Buddha: Arahat Buddhas, die Pratyeka Buddhas, die Buddhas für sich selbst. Und die Buddhas, die in Prozess von Erleuchtung dann integrieren alle Wesen und trennen nicht diesen Prozess von Erleuchtung mit Erleuchtung von allen Wesen. Dadurch dann kommt große Mitgefühl und das unbedingt bedingt ist mit großer Liebe. Ohne große Liebe gibt es nicht große Mitgefühl. Und durch große Mitgefühl und durch die heilende Mittel, wie ich erwähnt habe, sind auch ein Teil von Training in Paramis, in den Vollkommenheiten. Ohne heilende Mittel und ohne Mitgefühl, das auf großer Liebe basiert ist, wir können nicht den Zustand von vollkommener Buddha, das sozusagen transzendiert die Bindung an alle Unterscheidungen, erreichen. Das ist nicht möglich. So, diese Beruhigung des Geistes, dann geht in das Training von Bodhisattva viel tiefer. Also die Entwicklung des Geistes, dann sozusagen für die Bodhisattvas auch enthält Entwicklung des Weisheit. Die kann man nicht trennen. Und auch Entwickeln von allen Tugenden des Geistes. Nur wenn diese Tugenden des Geistes, die Paramis, die sozusagen nach der buddhistischen Mahayana-Schriften unzahlbar sind, aber wir müssen sie irgendwie zusammenfassen, wie sechs wichtigsten oder zehn wichtigen, die alle Paramis sind verbunden, alle Tugenden des Geistes im Sinne von nicht-dualistischem Verständnis von Meditation sind verbunden mit Entwicklung des Geistes. Was eigentlich ist Entwicklung von Einspitzigkeit des Geistes? Einspitzigkeit des Geistes ist diese Kraft des Geistes, sich zu konzentrieren, das entwickelt ist. Wenn es entwickelt ist, wir kennen Dhyana eben. Dhyana, wenn wir Dhyana eben, wir eben auch die Samapatis, die erreichen. Samapati heißt erreichen. Wenn Sie sich mit Abhidharma beschäftigen, dann die Training des Geistes, Entwicklung des Geistes ist geschildert in Abhidharma und auch in die Sutras von den Hörern als Training in acht Samapatis. Samapati heißt Sampat erreichen. Wir müssen erreichen, wenn wir den Geist entwickeln wollen, vier Dhyanas, vier Versenkungen in feinere Körperlichkeit oder feinere Formen und die vier Versenkungen in Formlosigkeit, in formlosigen Gebieten, formlosigen Objekten. Das ist traditionelle Übung, das nicht nur im Buddhismus geschildert ist, aber auch in Yoga, auch in nicht-buddhistischen Systemen. Und es war teilweise in alten Indien Training in Erziehung im Allgemeinen. Man musste die Vedas auswendig lernen, oder die Schriften auswendig lernen. Ich hatte bisschen in Indien, in Burma trainiert bin. Wir haben gelernt, Abhidharma so, dass mit einem burmesischen Lehrer, erst muss man auswendig lernen, die Sutra von Abhidharma. Dann wird der Lehrer erklären nach den Kommentaren, was diese Sutras, was die Versen in Indien, die philosophische Schriften sind in Versen geschrieben, so wie Nietzsche und so weiter. So die Erziehung war basiert auf Fähigkeit von sich erinnern an die Schriften und an die Kommentare von Schriften. So, wenn Sie lesen die Sutras, auch die Mahayana Sutras, die sind alle so zusammengefasst, dass man sich immer, dass man sie im Gedächtnis hält. Und dafür braucht man sehr starke Konzentration. Das ist die Schwäche von unserer Erziehung jetzt, damit wir jetzt so Doktoren werden und so weiter. Wir brauchen praktisch nichts zu auswendig zu lernen. Aber in der alten Zeiten, so wie sogar bei uns, die Hauptteil der Erziehung war einfach auswendig zu lernen. Und das voraussetzt sehr starke Konzentration. Diese Entwicklung von Konzentration war auch ein Teil der Erziehung in alten Indien und wahrscheinlich auch in anderen alten Kulturen. sogar in Western bei uns. So, die Konzentration und Entwicklung des Geistes durch Konzentration war ein sehr wichtiger Teil von Erziehung. Und dass diese dann nicht nur im Buddhismus, auch in Hindu-Disziplinen, man musste die mindestens die vier Samapatis lernen, die Samapati, die Konzentration innerhalb, im Buddhismus, wir reden von drei Sphären von Existenz. Samsara ist sozusagen Leben in drei Sphären von Existenz. Existenz, drei Sphären von Existenz, die sehr eng mit Training des Geistes verbunden ist. Erste Sphäre von Existenz ist Kama Dhatu. Sphäre von Existenz basiert auf fünf Sinnen. Wir, genauso wie die Tiere und Insekten und Vögel und sogar die unsichtbare Wesen, die alte Zivilisationen für garantiert betrachtet haben, die alle sind basiert, die niedrigere Götter sind auch basiert auf fünf Sinnen, so wie die griechische Götter, die indische Götter, die auch operieren durch die fünf Sinnen. Wenn wir durch fünf Sinnen bestimmt sind, dann leben wir im Existenz, das heißt Kama Dhatu, das durch Anhaften an fünf Sinnen bestimmt ist. Wenn Sie dran denken, was, wenn wir denken, worüber denken wir? Meistens denken wir über, was wir gesehen haben, was wir gehört haben, besonders was wir gerochen haben, was wir getastet haben durch Körper und durch Zunge. Das sind Objekte, das wir fast unaufhörbar im Geiste behalten. Jetzt, wenn wir Einspitzigkeit des Geistes entwickeln, wir können uns von diesen fünf Sinnen isolieren. Dann treten wir ein in Sphäre von feinen Objekten. Sphäre von fein, nur der Geist hat die Fähigkeit, feine Objekte zu berühren. Die Augen, die Ohren und so weiter, fünf Sinnen, können nicht die feinere Objekte berühren. Nur der Geist hat diese Fähigkeit. Warum ist es so? Die Abhidharma erklärt, die Berührung von Auge und Ohren und Körper ist so für einen entwickelten Geist. Und wir haben gesagt, Entwicklung von Samadhi ist Entwicklung des Geistes. Wenn der Geist entwickelt ist, dann er spürt diese Berührung und alles, was wir erfahren, ist durch Berührung. Er spürt die Berührung von fünf Sinnen als grob. Die Berührung des Geistes wird fein. Und wenn man feine Berührung des Geistes entwickelt hat, dann die fünf Sinnen gehen in den Hintergrund. Man wird nicht mehr von den fünf Sinnen gestört. Dann kommt man in Berührung mit feineren Objekten. So wie die Berührung von feineren Objekten verfeinert die Empfindungen Und die Empfindungen verfeinern den Geist. Und wieder, wenn der Geist verfeinert ist, er verfeinert die Objekte. Und die Objekte sind immer, die Berührung mit Objekten ist immer mit Gefühl, mit Empfindung verbunden. So, das ist die bedingte Entstehung von Entwicklung des Geistes, von Entwicklung von Einspitzigkeit des Geistes. Indem wir diese Fähigkeit des Geistes, die verbunden ist auch mit Kraft des Geistes, entwickeln. Dann die fünf Sinnen gehen in Hintergrund und man kann sich in feinere Objekten versenken. Dann man wird nicht mehr von den fünf Sinnen gestört. Und das ist Zustand von Dhyana. Dhyana in Sanskrit heißt eigentlich, ist von dem Wurzel Dhya, das heißt Denken. Aber damit wir denken, das ist Unterschied zwischen westlicher Philosophie und indischer Philosophie, chinesischer Philosophie auch. Damit wir denken, wir brauchen nicht unbedingt die Sprache. Wenn der Geist mit einem Objekt verbunden ist, das heißt Denken. Und wenn der Objekt fein ist, dann dieses Denken heißt Dhyana. Man braucht keine Worte dafür. Man versenkt sich in geistige Objekt. Dieses geistige Objekt dann in diesem Zusammenhang heißt Nimitta. Wenn der Geist sich versenkt in geistige Objekt, in Nimitta, dann kann er sich in Sphären von feinen Objekten versenken. Dann wird er nicht mehr von fünf Sinnen gestört. Die fünf Sinnen gehen dann in Hintergrund. Und dann der Gefühl oder Empfindung von Objekt, Objekt selbst und der Geist wird dadurch verfeinert. Das ist traditionelle Erziehung in Entwicklung des Geistes. Der Geist kann sich nur versenken in feine Objekte. Er kann sich nicht versenken in grobe Objekte. Das ist nicht möglich. Deswegen diese Entwicklung des Geistes ist eine Wissenschaft, das eigentlich auch Bedeutung von Yoga ist. Yoga ist Entwicklung von feineren Objekten, feinere Empfindungen und feinerem Geist. Das ist gleich für Hindu-Yoga, für buddhistische Yoga. Und das geschieht durch Training in Dhyana. Training in Dhyana nach Abhidharma ist Training in diesen acht Erreichungen. Wenn Sie Abhidharma lernen in Burma, dann müssen Sie unbedingt und Sie wollen dann ein Meditationslehrer werden. Sie müssen unbedingt diese acht Erreichungen beherrschen. Mindestens die vier, die acht sind nicht so notwendig, aber die vier Dhyanas normalerweise, so wenn Sie studieren, Visuddhimagga, der Pfad der Reinigung und so weiter, und wenn Sie studieren die Suttas in Pali, immer wird erst erklärt, die Training in Ziegelung der Sinnen, was heißt Shila, durch richtige Training in Siegelung der Sinnen. Man kann die richtig in Training des Geistes, das heißt in Beruhigung, Training in Beruhigung des Geistes eintreten. Das ist dann Chitta-Bhavana, Entwicklung des Geistes. Und durch Entwicklung des Geistes, dann wird man imstande sein, wahrheitsgemäß diese Inhalte von unserer Erfahrung verstehen können. Und das ist dann Inhalt von Befreiung, Weisheit. Aber diese Weisheit lässt sich nicht trennen von Samadhi, von konzentriertem Geist, von Entwicklung des Geistes, von Beruhigung des Geistes. Entwicklung des Geistes, wie wir schon erklärt haben, ist Beruhigung des Geistes. Beruhigung des Geistes ist Entwicklung des Geistes. Und wenn diese Entwicklung des Geistes erfolgreich ist, dann wir bleiben im Zustand von Wissensklarheit. Im Zustand von Wissensklarheit, keine Unreinheiten des Geistes entstehen können. Die Zustände von Unreinheiten des Geistes entstehen nur, wenn der Geist nicht beruhigt ist. Und wenn der Geist nicht beruhigt ist, es ist seine Natur, sozusagen, dass der zerstreute Geist immer engagiert sich entweder in Anhaftung oder in Zorn, in Unruhe, in diese Schlemmigkeit oder wie sagt man, dass der Geist senkt, die Unsensibilität und Zweifel. Zweifel gibt es natürlich positive Zweifel, negative Zweifel. Das ist negative Zweifel. Man kann sich nicht entscheiden, was richtig ist und was nicht richtig ist, was für ihn was Sinn macht und was ohne Sinn ist. Der Geist kann sich nicht entscheiden. Deswegen, er ist entweder, er ist lethargisch, das ist Senken des Geistes, oder zerstreut. Und Zerstreuung des Geistes ist immer mit dieser Tendenz von Anhaften und Zorn irgendwie verbunden. So, wir leben in Samsara, wir leben im Zustand von Leiden, in Dukkha. Dukkha heißt eigentlich du, in Sanskrit heißt schlecht und Kha heißt Himmel. Wir leben unter schlechten Himmel, indem wir immer sozusagen, wir sind Opfer von Unreinheiten des Geistes. Wir leben unter schlechten Himmel. Wenn Sie jetzt lernen, Dzogchen, nach der Dzogchen-Lehre, nach der Mahayana-Lehre, diese wahre Natur des Geistes ist so wie Raum. Man kann nicht Raum, leere Raum fassen. Oder wie ein Spiegel. Alle Objekte werden so gespiegelt in Spiegel, aber sie sind so wie Schatten. Man kann sie nicht wirklich fassen. Und das kann man nur realisieren, wenn der Geist völlig beruhigt ist. So, die Entwicklung des Geistes kann sich nicht trennen mit Prozess von Beruhigung des Geistes. Und Beruhigung des Geistes, wie ich gesagt habe, die in Mahayana-Lehre ist untrennbar von Wissensklarheit. Weil in der Abhidhamma-Lehre es ist getrennt. Man trainiert in Einspitzigkeit des Geistes, dann durch Einspitzigkeit des Geistes, man kann wahrheitsgemäß unterscheiden, das ist Wissensklarheit, das ist Weisheit. Und da durch diese Weisheit dann der Geist wird gereinigt. So, das Wesen von Weisheit in traditioneller Buddhismus, in den Suttas, ist richtige Unterscheiden. Die Wesen des Weisheit ist natürlich auch in Mahayana richtige Unterscheidung, aber richtige Unterscheidung führt zu Zustand von transzendentaler Weisheit. Man überwindet Bündnis an Unterscheidung. Und das ist die spezifische meditationsspezifische Training, das Sie lernen möchten, mit Dolpo Tulku, das ist, oder mit anderen Lehren, mit Mahayana Lehren, das ist die Lehre von Meditation über die höchste Realität. Die höchste Realität in Training von den Schülern erreicht man durch richtige Unterscheidung. In der Mahayana-Lehre, im Training von den Bodhisattva, in nicht-dualistischen Training, man benutzt richtige Unterscheidung nur, damit man sich von allen Unterscheidungen befreit, weil da die Unterscheidungen sind basiert nicht auf Realität, die Leerheit ist, aber auf Namen, die wie sozusagen auf die Dingen platzieren. So, die wahre Natur von unserer Erfahrung ist dann die Leerheit. Und die Leerheit ist nur eine Realität. Es gibt nicht zwei Realitäten. So, durch richtige Unterscheidung, man kommt zu Nichtunterscheidung. Es ist eigentlich auch in der Training von den Schülern, aber in den Training von den Schülern ist dieser Zustand von nicht unterscheiden, wird nie gelernt als Eintritt in die Meditation. Wir lernen, indem wir Mahayana lernen, wir lernen richtig zu unterscheiden, damit wir transzendentale Weisheit verstehen können. Und Meditation von transzendentaler Weisheit, das ist nicht-dualistische Meditation. Diese nicht-dualistische Meditation ist nur sozusagen in diese Mahayana-Tradition in Training von Bodhisattva. Aber bevor wir diese Training von Bodhisattva erklären, es ist sehr wichtig zu verstehen, die traditionelle Training in Shamatha, die Training in Dhyanas, auch wenn sie nicht heutzutage die Menschen sind, haben zu viel zu tun, sind zu viele Aktivitäten, damit man die Training in tiefe Einspitzigkeit des Geistes erreichen kann. Es gibt Voraussetzungen. Ein von den Voraussetzungen ist, dass man sich völlig nur auf diese Training konzentriert, dass man lebt. Wir sind sehr privilegiert. Ich lebe in der Umgebung, wo es praktisch keine Störung von außen gibt. Diese Training vorausgesetzt, dass man sich für gewisse Zeit von äußeren Aufmerksamkeit auf äußeren Dingen trennt. Und dass man dann sieht sehr klar, das ist auch Voraussetzung, dass die Anhaftung an fünf Sinnen ist das, was unseren Geist zerstreut macht und unglücklich macht, unruhig macht. Das gehört auch zu der Training, dass wir entweder zu viel oder zu wenig essen, kennen nicht den mittleren Weg im Essen, dass wir entweder zu wenig schlafen oder zu viel schlafen. Wir kennen nicht und mittlerer Weg in Schlafen. Das alles gehört zu Voraussetzungen für diese Training des Geistes. Nach der Abhidharma Kosha in Tibet alle, auch in China, in alle Mahayana Ländern, wenn man fängt an, buddhistische Philosophie zu lernen. Man lernt Abhidharma Kosha. Ich habe selbst gelernt und auch gelehrt. In Abhidharma Kosha, es gibt zwei Voraussetzungen, damit man sich erfolgreich in Training des Geistes, in Entwicklung des Geistes an sich engagiert. Erste ist, wenige Wünsche, Alpe Ichata. Wenige Wünsche heutzutage ist sehr schwer für die meisten von uns. Und zweite Voraussetzung ist Santushti, Zufriedenheit. Damit man erfolgreich den Geist beruhigen kann, man braucht diese zwei Voraussetzungen, sagt Abhidharma Kosha. Santushti Alpe Ichata, Zufriedenheit und wenige Wünsche. Man kann ohne Wünschen kann man nicht leben, das ist ja klar. Aber in unserer Zivilisation, die meisten Menschen leiden, weil sie nie zufrieden sind und weil sie sich zu viel wünschen. Das ist Teufelskreis. Wenn man sich zu viel wünscht, wird man unzufrieden. Wenn man unzufrieden wünscht, wird man sich viel, viel wünschen wollen. Damit man von diesem Teufelskreis weggeht, muss man so einen ruhigen Platz haben, und befriedigt sein, auf dem Ort, wo man lebt. Und dann sich disziplinieren in Essen und in Schlafen. Und dann kann man sich disziplinieren in Denken. Das ist die Voraussetzung. Wie ich gesagt habe, Dhyana wörtlich heißt Denken, aber Denken in indischer Philosophie heißt nicht unbedingt Denken auf Begriffe, aber binden den Geist mit dem Objekt. der Geist mit dem Objekt ist verbunden durch Empfindung. Wenn der Geist grob ist und Objekt grob ist, haben wir grobe Empfindung. Wenn der Geist fein ist, dann der Objekt wird fein und haben wir feine Empfindung. Weil die feine Empfindung hat Dauer. Wenn wir Dhyana beherrschen, wir können in derselben Empfindung, in Freude und Glückseligkeit und so, wir können bleiben stundenlang. Wenn wir Meister von Entwicklung des Geistes sind, sogar tagelang. Empfindung ändert sich nicht, weil Objekt bleibt feiner Objekt und Geist bleibt feiner Geist. Dann der Geist, das ist Training in Beruhigung des Geistes. In dieser Beruhigung des Geistes, man muss Entwicklung durch diese Training in Erreichen von Dhyana und auch außer Dhyana in dem postmeditativen Zustand. Und im postmeditativen Zustand muss man immer daran achten, dass der Geist sich nicht so seine Kräfte verschwindet und bleibt im Zustand der Ruhe. Dafür sie lernen, besonders im Training von Bodhisattvas, die Dharanis, die Mantras und so weiter, damit der Geist seine Kräfte nicht zerstreut und bleibt im Zustand der Ruhe, indem er sich mit feineren Objekten verbindet. Die Objekte der Meditation sind feinere Objekte. Die Mandalas, die Bodhisattvas, das sind alles die Mantras, die sind alle verbunden mit feineren Objekten. Wenn der Geist verbunden ist mit feineren Objekten, er zerstreut sich nicht. Er bleibt im Zustand von Ruhe. Dann die erste Aufgabe, wenn man den Geist entwickeln möchte, ist diese innere Training. Innere Training ist dann Entwicklung von Einspitzigkeit, von Dhyana und dann äußere Training, das ist dann die Leben in einem Ort, das so günstig ist, keine äußere Störung, dann Ziegelung der Sinnen, indem man zufrieden ist mit dem Essen, das man hat und nicht zu viele sich wünscht, zu viele Sachen sich wünscht. Und man ist zufrieden, dann kann man die Hindernisse des Geistes, die Hindernisse der Ruhe beseitigen. Man kann nicht sich mit feineren Objekten für lange Zeit verbinden können, solange man nicht die Hindernisse des Geistes entfernt hat. Und diese Entfernung von Hindernissen des Geistes ist Training auch, ist innere Training. Indiana sind die Hindernisse des Geistes entfernt. Aber das ist auch äußere Training, indem man in dem postmeditativen Zustand, wenn man nicht gerade sitzt und so, man dann überwacht den Geist. Durch was überwacht man den Geist? Durch sagen Sie mir, durch Sati, Achtsamkeit. Achtsamkeit ist der wichtigste Teil von Training in Konzentration und Weisheit. Achtsamkeit heißt, dass man, dass die Aufmerksamkeit, mit der man den Geist zu dem Objekt führt, dass diese Aufmerksamkeit ist konzentriert und lässt sich nicht von anderen Objekten stören. Aufmerksamkeit, also die, wenn Aufmerksamkeit gestört ist, dann der Geist ist zerstreut oder er sinkt. Entweder sinkt der Geist oder ist zerstreut, wenn die Aufmerksamkeit nicht stabil ist. Wenn die Aufmerksamkeit nicht stabil ist, dann der Geist hat keine Fähigkeit, bei dem erwünschten Objekt zu bleiben. Damit der Geist Einspitzigkeit entwickelt, er muss diese Fähigkeit haben, bei dem Objekt der Aufmerksamkeit zu bleiben, ohne zerstreut zu sein oder ohne zu senken. Dass die Klarheit des Objektes geht verloren. Die Gegenteil von Sati, Sati heißt eigentlich Erinnerung, aber Erinnerung auf Objekt von Aufmerksamkeit, in dem, dass der Geist sich nicht zerstreut an anderen Objekten. Diese Fähigkeit muss man haben, damit man den Geist, die Fähigkeit heißt, hat, den Geist zu beruhigen. Und diese Fähigkeit dann heißt Achtsamkeit. Achtsamkeit ist die Kraft des Geistes. Das Voraussetzung ist für Konzentration und Weisheit. Und diese Kraft des Geistes dann hält die anderen Tugenden des Geistes in Gleichgewicht. Das wird genau in den Schriften erklärt. Damit der Geist in Gleichgewicht ist, muss er diese Kraft von Achtsamkeit besitzen. Das ist die Kraft, dass man durch lange, lange Training erwirbt. Egal, ob man sich trainiert in welcher Disziplin, diese Kraft muss da sein. Kraft der Achtsamkeit sorgt dafür, wenn man Anstrengung übt, diese Anstrengung führt nicht zu Aufregung, ist balanciert durch Konzentration, durch Weisheit. Und das ist diese Funktion von Achtsamkeit. Damit wir sich ernst in Training des Geistes, in Entwicklung des Geistes und Weisheit engagieren, im Sinne von Buddhismus, im Sinne von Yoga, brauchen wir unbedingt Shraddha. Shraddha heißt eigentlich Vertrauen. In buddhistischem Sinne, Glaube heißt Vertrauen. Man muss Vertrauen haben in das, was er macht, damit man es gut macht. So, Vertrauen ist immer auch mit Interesse verbunden, mit Enthusiasmus verbunden. So, Vertrauen heißt dann in diesem Sinne auch, dass man kann blinde Glaube haben. Blinde Glaube ist auch Zustand von Zerstreuenheit des Geistes in dem buddhistischen Sinne. Die wahre Glaube, wahre Vertrauen muss auch mit Weisheit und Konzentration balanciert werden, das ist Entwicklung des Geistes, damit es bleibt und wird ein Teil von uns und wird nicht zu Zustand von Zerstreuung, von Aufregenheit führen können. Und das ist auch Funktion von Achtsamkeit. Wenn wir viel Konzentration haben und diese Konzentration ist nicht mit richtigen Anstrengungen, mit Vertrauen und mit Weisheit verbunden ist, dann diese Anstrengung wird auch zu Aufregenheit. Damit es nicht zu Aufregenheit wird, das ist die Funktion von Achtsamkeit. Wenn wir zu viel Weisheit haben, in dem Sinne, dass wir richtig unterscheiden, wenn wir richtig unterscheiden, werden wir deprimiert. Auch wenn wir nicht Konzentration haben, wenn wir nicht Vertrauen haben, wenn wir nicht Anstrengung haben, dann die Weisheit im Sinne von richtigen Unterscheidungen führt nur zu Depression. Wer vermeidet, dass es nicht der Fall wird? Wieder Achtsamkeit. Wenn wir sehr gute Konzentration haben und diese Konzentration wird nicht mit richtigen Glauben oder Vertrauen, Anstrengung, Weisheit verbunden, dann diese Konzentration des Geistes wird führen zur Lethargie. Nicht passiert, nichts passiert, nichts. Der Geist dann verliert sein Inhalt, sein Objekt, wenn er nicht Achtsamkeit hat. Dann die Achtsamkeit, dann sorgt dafür, dass die positive Kräfte des Geistes im Zustand von Gleichgewicht bleiben. Und das ist dann Voraussetzung für wahre Geistestraining. Ohne Aufmerksamkeit keine wahre Geistestraining. Deswegen jeder, der sich in Geistestraining engagieren möchte, muss unbedingt Zufriedenheit, viel weniger Wünsche üben und auch Achtsamkeit. Das sorgt dafür, dass die Tugenden des Geistes, das jeder hat, zu gewissem Sinne, jener einer viel, andere sehr wenig entwickelt, dass diese Tugenden des Geistes, sie werden nicht zu Zustand von Beruhigung führen können. Nur wenn man diese Voraussetzungen hat, Zufriedenheit, weniger Wünsche und Achtsamkeit, dann kann man diesen Zustand von Freiheit, von Hindernissen des Geistes erreichen können. Die Hindernisse des Geistes gibt es viele, aber im Prozess von Entwicklung des Geistes, wir reden immer von fünf Hindernissen, die wir müssen sehr familiär sein mit diesen fünf Hindernissen, die sorgen dafür, dass wir nicht im Zustand von Beruhigung sind. Jetzt, in Vergangenheit, in Zukunft auch. So, dann die innere und auch äußere, nicht nur im Zustand, wenn wir sitzen und uns auf Meditationsobjekt konzentrieren, aber auch im täglichen Leben. Wir sollen bewusst werden von den fünf Hindernissen und wie sie unseren Geist unruhigt, in Unruhezustand bringen. Die erste, heutzutage werde ich diese fünf Hindernisse erklären, damit ich nicht zu viel rede. Dann nächste Woche erkläre ich ein bisschen mehr über diese Grundtraining in Beruhigung des Geistes und dann werden wir mehr Zeit verbringen können durch diese, was ich genannt habe, nicht gemeinsame Meditation im Sinne von Meditation über Leerheit, Meditation über das basiert ist auf transzendentale Weisheit oder große Weisheit, die nicht dualistische Weisheit. So, erst muss man richtig verstehen die Grundlagen, die ich jetzt in den nächsten 2 Stunden auch erklären werde. Wenn wir darüber klar sind, dann wir können dann viel besser auch die Training in Dzogchen, Mahamudra oder Zen, was immer Sie dann in nicht-dualistische Meditation üben, wir können besser verstehen. Das sind gemeinsame Sachen, die wir nie sozusagen über Bord werden werfen können. Das sind die Grundlagen. Die Grundlagen, wenn die Grundlagen fest sind, wir können uns entwickeln in allen Disziplinen ohne großen Schwierigkeiten. Also dieses Training in Entfernen von den fünf Hindernissen, man übt auch in Meditation, sogar in Dhyana diese Hindernisse noch kommen, soweit wir nicht ohne Denken sind, in tiefer Zustand von Konzentration sind, diese kommen. Aber dann natürlich in sehr, sehr feinere Form, nicht in grobe Form, die dann zu tieferen Zuständen von Unruhe uns bringen können. Also was sind die Hindernisse des Geistes, die es verursachen, dass wir nicht den Geist, nicht imstande sind, den Geist zu beruhigen? Erster Zustand heißt Kamaraga. Kamaraga heißt literarisch die Sucht nach fünf Objekten der fünf Sinnen. Wenn der Geist immer sucht nach fünf Objekten der fünf Sinnen, er kann sich nicht tief beruhigen. Das ist unmöglich. In klassischer Abhidharma wird erklärt, wenn der Geist eine Spitzigkeit übt, in dem Moment ist er von dieser Sucht nach fünf Objekten der Sinnen ist befreit. Wenn Einspitzigkeit des Geistes weggeht, dann diese Suche nach fünf Objekten der fünf Sinnen wieder, wird unser Denken beherrschen können. Dann, was ist der Gegenteil von Suche nach fünf Objekten der Sinne? Zorn oder Abneigung. Warum haben wir Abneigung? Nach der Abhidharma-Lehre, wir haben Abneigung, weil der Geist keine Freude hat. Wir haben Zorn, weil der Geist keine Freude hat. So, die Freude des Geistes gehört. Ist untrennbar von Training in Beruhigung des Geistes. Damit der Geist beruhigt wird, er muss Freude haben. Wenn er nicht Freude hat, dann wenn er mit einem einem Objekt verbunden ist, das der Geist anzieht, er hat diese erste Hindernis. Wenn er mit einem Objekt verbunden ist, das in dem Geiste Abneigung, in dem Geiste dann er ist mit diesem zweiten Hindernis verbunden. Dieses zweite Hindernis heißt Pratigha. Man in Sanskrit, eigentlich in Pali auch, heißt Täten. Der Geist wird gewaltig Objekt der Betrachtung beseitigen. Das ist Abneigung, das ist Resistenz. Dann er kann sich nicht beruhigen. Nach der buddhistischen Psychologie, diese Tendenz von Resistenz, Abneigung, Zorn, Gewalt des Geistes führt dann zu Ängsten, Depressionen, Sorgen. Der Geist beschäftigt sich mit einem Objekt, das mit Abneigung verbunden ist. Deswegen, er hat keine Freude. Dann wie kann er sich beruhigen? Dritte Zustand von Hindernis, das führt dann zu Unruhe, ist natürlich die Unruhe des Geistes selbst, und das ist Aufregung. Jetzt diese Aufregung des Geistes ist natürlich sehr eng verbunden, wie die Psychologen klar bewusst sind. Die Aufregung des Geistes ist sehr eng verbunden mit diesen Tendenzen des Geistes, sich beschäftigen mit Abneigung und Zuneigung. Dadurch der Geist kann nicht lange im Zustand der Ruhe bleiben können. Dann er macht Sachen, die für ihn nicht vorteilhaft sind, dann er bedauert das. Zustand von Bedauern ist auch Zustand von Unruhe. Dann er immer denkt, ich sollte machen, was ich nicht gemacht habe. Ich muss machen, das, was ich nicht mache. Und so weiter. Und warum habe ich gemacht, das, was ich nicht machen sollte? Warum? Ich habe gemacht, was ich gemacht habe. Und so weiter. Endlose Zustände von Verschwendung von Energie des Geistes, die durch Abneigung und Zuneigung eigentlich in Zusammenhang bringen, wir bringen können. Dann, wenn der Geist nicht aufgeregt ist und diese Zustände von Zuneigung und Abneigung uns beherrschen, in dem Sinne, dass sie Unruhe verursachen. Wenn es natürlich wahre Liebe ist, Metta und so weiter, dann wird es nicht Unruhe verursachen. Aber wenn es nicht mit so Reinheit des Geistes verbunden ist, dann wird es bestimmt Unruhe verursachen müssen. Das ist die Regel. Dann, wenn der Geist beherrscht ist von zu nicht produktiven Zuneigung und Abneigung, es gibt auch produktive Zuneigung und Abneigung, aber hier spricht man von nicht produktiven Zuneigung und Abneigung, das den Geist unruhig schaffen. Dann, wenn der Geist nicht, wenn Sie meditieren und der Geist ist unruhig, dann wenn er nicht aufgeregt ist, dann wird er lethargisch sein. Lethargisch sein heißt, der Körper und der Geist sind nicht sensitiv. Das ist Zustand von Verblendung. Der Geist, das beruhigt ist, senkt nicht. Er ist sehr sensitiv. Deswegen, er engagiert sich nicht in Sorgen, in Ängsten, in Depressionen, in allen Zuständen von Unruhe. Und er hat keine nicht produktive Abneigung und Zuneigung. So bleibt er. Er hat Vertrauen an das, was er macht, indem er weiß, dass es zur Ruhe bringt, dann hat er keinen Zweifel an dem, was er macht. Zweifel ist dann die fünfte Hindernis des Geistes, das Zustand von Ruhe unmöglich macht. Zustand von Shamatha unmöglich macht. So, diese fünf Hindernisse des Geistes, man sollte nicht nur während Sitzenmeditation betrachten, aber auch im täglichen Leben muss man von diesen fünf sozusagen Feinden von Beruhigung bewusst sein. Und das eben ist auch die Funktion von Achtsamkeit. Achtsamkeit bringt Balance in den Geist. Und wenn der Geist balanciert ist, er kann sich beruhigen. Wenn er nicht balanciert ist, er kann sich nicht beruhigen. Warum? Weil seine Aufmerksamkeit man bleibt bei einem Objekt, ist aufmerksam auf ein Objekt und gleichzeitig ist auch aufmerksam und beschäftigt sich mit anderen Objekten. Deswegen der Geist will nicht ruhig. Man kann sich konsequent nur mit dem Objekt beschäftigen, auf dem man aufmerksam ist. Das ist Achtsamkeit. Dann der Geist, wenn er befreit ist von diesen fünf Hindernissen, er wird bereinigt. Wenn er bereinigt ist, er erreicht den Zustand von Einspitzigkeit in Reich von Sinnen. Wenn er diesen Zustand von Einspitzigkeit in Reich von Sinnen, man wird noch bewusst sehr klar von den fünf Sinnen, Objekten von fünf Sinnen, aber man wird beruhigt. Dann, wenn in diesem Zustand, man kann dann sich voll konzentrieren auf geistige Objekt, feinere Objekt, und die fünf Sinnen gehen dann in den Hintergrund, die stören nicht mehr. So entert man, so geht man hinein in Dhyana, in feinere Objekte. Und wenn man Dhyana ist in feineren Objekten, Objekt, Gefühl oder Empfindung, Wahrnehmung und Geist ändern sich nicht. So man bleibt im Zustand von Freude und so weiter. Man kann bleiben für lange, lange Zeit, wenn man gut trainiert ist in diese Entwicklung des Geistes 4 Stunden lang. Dadurch wird der Geist stark, dass er nicht Empfindung und Objekt ändert. Dann er kann sich sehr gut an die Sachen erinnern und seine Aufmerksamkeit wird nicht von anderen Objekten gestört. So, bevor wir geben, ich habe schon 1,5 Stunden geredet, wir sollen ein bisschen Zeit für Antworten und für Fragen und Antworten. Sind Sie damit einverstanden? Dann ich erkläre ein bisschen von den Schriften. Ich erkläre ein bisschen die Similes, wie es diese 5 Hindernisse, wie werden sie in den Schriften, wie werden sie verglichen, mit anderen Sachen. So, der beruhigte Geist ist in den Schriften, in den Sutras, ist verglichen mit reinem Wasser. Wenn das Wasser rein ist, dann man kann sehr klar sehen, Boden, oder wie sagt man, Boden von Wasser, oder ja, ist okay. Man kann tief sehen, sogar im See und so weiter, Boden von dem See. Und genauso ist der Geist, das von den Hindernissen befreit ist. Wenn man ein Glas hat, durchsichtiges Glas, oder wenn man im Wasser kocht, dann wenn das Wasser gefärbt ist, dann kann man nicht Boden sehen, richtig? Und das ist so wie Anhaftung an Objekte von den 5 Sinnen. Erster Hindernis. Wenn das Wasser kocht, kann man auch nicht Boden sehen. Und das ist verglichen mit zweitem Hindernis. Wenn wir Gewalt im Geiste haben, gewaltige Abneigung, Zorn, das ist so wie dieser Wassergeist kocht. Wenn der Geist aufgeregt ist, dann das ist so wie wenn die Wellen auf dem Wasser sind, dann wir sehen nicht klar Boden. Was Lethargie anbetrifft, wenn die Wasserfläche mit Algen, Überwuchs bedeckt ist, dann das ist Zustand von Lethargie. Wir können nichts klar sehen, was im Wasser ist, was am Boden ist. Und wenn das Wasser wirbelt, dann das ist wie Zwerfel. Wir können auch nichts klar Boden sehen. Andere Vergleich ist, der Geist, wenn er klar ist, wenn er rein ist, ist verglichen mit Gold, mit reinem Gold. Wenn er mit anderen Metallen vermischt ist, dann man nimmt nicht diese reinen Gold wahr, aber man dann nimmt wahr Eisen und so weiter, andere Metalle. Ich erinnere mich nicht genau, welche Metall für welche Gleichnis steht. Aber das ist nicht so wichtig. Der Geist, das beruhigt ist, ist wie Gold. wenn er ohne Beruhigung ist, dann er ist nicht mehr Gold, er wird so diese Mischung mit anderen Metallen, so dass diese Gold des Geistes, Reinheit des Geistes nicht mehr wahrnehmbar ist. Und leider, indem unser Geist nicht beruhigt ist, wir nehmen nicht wahr diese wahre Natur des Geistes, wahre Reinheit des Geistes, indem wir haben uns entweder in Zuneigung, Abneigung, in Lethargie, in Unruhe und in Zweifel, wir völlig beschäftigt sind. Dann wir sehen nicht, was den Boden des Geistes, wir sehen nicht Reinheit des Geistes und dadurch sozusagen wir verlieren die Fähigkeit, die wahre Inhalt von unserer Erfahrung, von Objekten, von Empfindungen und von dem Geist wahrzunehmen. Und so, das ist Inhalt von Samsara. Inhalt von Nirvana ist, wenn diese Reinheit des Geistes geht nicht mehr verloren. Wie geht die Reinheit des Geistes nicht mehr verloren? Indem der Geist bleibt im Zustand von der Zufriedenheit, die nicht mehr von irgendwas gestört werden kann. So, bevor wir über Training in Shamatha, in diese nicht-dualistische Disziplinen erklären, wir erklären noch auch nächste Sonntag ein bisschen die Grundlagen für Training des Geistes oder Entwicklung des Geistes, wie es in den Schriften genannt wird, Citta Bhavana. Citta Bhavana heißt eigentlich wörtlich Werden des Geistes. Die wahre, das enthält dann die Bedeutung, die anders in anderen Traditionen erklärt wird. Wahre Geist ist von Natur nicht befleckt. Es wird befleckt durch die Objekten und Anhaftung, Abneigung und so weiter. Dann befleckt nicht. In seiner Natur, er ist nicht befleckt. Nicht, wenn wir das verstehen, dann wir werden uns dann mehr diese Wissenschaft von Beruhigung des Geistes widmen können. Und das ist ein Teil von der buddhistischen Glaube, dass diese Befleckungen des Geistes sind sozusagen, sind zu Gast in unserem Geist. Die sind nicht die wahre Natur des Geistes. Dieses Verständnis ist auch sozusagen die Grundlage für Dzogchen Ibung. Wenn wir das verstehen, wir können uns entspannen Und wenn wir entspannt sind, dann auch die Hindernisse des Geistes werden als Gast betrachtet. Die gehören nicht zu dem Geist. So, jetzt ungefähr, wir haben noch 15 Minuten übrig. Bitte, bitte. Ich habe vielseitige Erklärungen gegeben. Wir können es nächstes Mal werden wir noch zusammenfassen und noch ein paar Sachen zufügen, die sehr wichtig sind für unser Verständnis. Und dann können wir allmählich zu diesem Training im Sinne von großem Mitgefühl und große Weisheit, Pragya-Paramita, im Sinne von Sonderheit von Mahayana-Meditation kommen können. Und dann erkläre ich auf Grundlage von, was ich kenne von der chinesischen Tradition, die ich lange Zeit studiert habe, Theravada-Tradition. Und Dolpo Tulku, mein guter Freund, wird dann erklären, auch auf Grundlage von den tibetanischen Schriften, die diese Tradition noch ergänzen. So, wir haben viel zu lernen und ich hoffe, unsere Aufgabe mit Dolpo Tulku ist, Sie zu inspirieren. Ich hoffe, wir können das gut machen und wir bleiben in Verbindung durch jetzt erst durch Internet, aber in Zukunft auch durch Präsenz. Okay. Dann jetzt kommen wir zu den Fragen. Wer möchte erst fragen? Bitte, bitte. Hallo, meine Frage betrifft die fünf Hindernisse oder fünf Hemmungen. Ich kenne diese fünf Hemmnisse aus der mittleren Sammlung und da ist eine der Hemmnisse stolzer Unmut. Und das haben Sie jetzt gar nicht erwähnt, sondern so etwas wie Aufgeregtheit. Es gibt andere Erklärungen von Hindernissen. Manche Traditionen zu den Hindernissen auch zufügen, noch nicht wissen. Natürlich diese, was in Abhidharma, was diese Stolz anbetrifft, Mana, das ist ein Teil von Begierde. Wir können nicht Stolz haben ohne Begierde. Wir können nicht Begierde haben ohne Stolz. Stolz heißt Mana. Mana heißt eigentlich diese Glaube, dies gebunden an Glaube an Selbst, dass Selbst etwas ist, das Selbst ist sozusagen über oder unter oder gleich zu etwas. Das alles wird in der Sanskrit-Pali-Tradition mit dem Wort Mana Zusammengefasst. aber Mana ist immer verbunden mit Begierde. Wenn wir nicht Begierde haben, wir haben auch keine Mana. Okay. Das Dankeschön. ist basiert auf dieser falschen Überzeugung, dass es wahre Selbst gibt, das getrennt ist von den Bedingungen und Ursachen. Ja, danke schön. Ja, hallo, da ist die Andrea. Ich habe jetzt auch noch eine Frage, und zwar hatte ich zu Beginn gar nicht gecheckt, dass das eine längere Gruppe, also eine längere Ausbildung oder ein längeres Training ist. Ich wäre aber daran interessiert und können Sie sagen, wie viele Wochen dieses Training umfasst oder wie viele Einheiten geplant sind, weil kommenden Sonntag kann ich zum Beispiel nicht teilnehmen. Naja, wahre Training hat keine Zeit. Okay, Und sehr für gut. besonders, wenn Sie Dzogchen üben möchten oder nicht-dualistische Meditation üben möchten, müssen Sie mindestens etwas von dieser zeitlosen Dimension mitkriegen. Also wir sozusagen leben alle schon in einer zeitlosen Dimension, aber wir sind nicht davon bewusst. Okay, ja. Solange man immer denkt, was zu erreichen und dieses Bedürfnis ist da, aber dieses Bedürfnis, wenn indem sie sich in nicht-dualistische Meditation die verstehen möchten, die muss auch überwunden werden. Okay. Danke. Also natürlich, ich habe diese Training, ich war 36 Jahre Mönch, ich habe diese Training in Theravada gemacht, in diese Dhyanas und so. Ich habe, indem wir moderne Menschen sind immer irgendwie aufgeregt durch außer meiner Generation. Ich bin schon 74, ein bisschen weniger, aber heutzutage ist noch viel, viel schlimmer. Wir sind alle Geist immer nur draußen. Ja. Deswegen ist es so wichtig, dass wir einen ruhigen Ort finden, wo wir uns in innen konzentrieren können. Das ist, was ich habe versucht, hier zu schaffen, einen Ort, wo man sich unbehemmt Meditation widmen kann. Das ist sehr wichtig, was man ist auf einem Ort, wo man nicht von äußeren Gelegenheiten gestört ist und kann sich voll in innen konzentrieren. Und wenn man das macht, dann geht es natürlich schnell. Wenn man das nicht macht, dann so wie ich, man kann jahrelang üben. Dann, ich habe jahrelang geübt, in gewisser Sinne hat mir auch was, die Depressionen sind auch für etwas gut. Die sind nicht so schlecht. Wenn man die überwunden hat, zu gewissem Sinne, dann man ist glücklich, dass man sie erlebt hat, indem wir schätzen immer, diese negative Sachen sind sehr schlecht und wir wollen schnell nur positive. Aber so geht das nicht. Damit wir die positive erleben, wir müssen uns mit sich selbst konfrontieren. Und wenn wir uns mit sich selbst konfrontieren, erst werden es bestimmt Schwierigkeiten entstehen. Und die natürlich dauern, bis wir volle Klarheit gewonnen haben. Aber der Unterschied ist zwischen Meditator und Nicht-Meditator, dass man auch die negativen Sachen mit irgendwelche nicht perfekte Zustand von Stille konfrontiert. Und die negativen Sachen bestimmt kommen werden, die sind ein Teil von uns. Dann, indem wir wollen gleich Buddha werden, gleich erleuchtet werden, wir sozusagen, wir sind schon ein Teil von nicht positiven Einstellungen zur Meditation verbunden. Wir müssen auch lernen, nicht nur die positive zu suchen, aber die negative positiv zu konfrontieren. Und unsere Welt ist voll von Negativen, besonders in unserer Zeit. Und dafür wir lernen die Ruhe, damit wir, obwohl wir mit so viel Negativität inmitten von uns leben. Wir können es mit gewisser Ruhe aufnehmen. Wenn wir das machen, wir die Meditation oder Geistestraining hat für uns viel gemacht. Aber erst müssen wir auch die unangenehmen Sachen konfrontieren. Ohne das geht es nicht. Und wenn man denkt, dass man Meditation in einer Woche oder 2 Wochen lernen kann, das ist ein Irrtum natürlich. Aber man lernt langsam und dann wird man sogar wie Milarepa, je mehr Hindernissen, desto mehr Freude. Weil man lernt von den Hindernissen, diese Zustände von Freude, das ist nur ein kleines Training, das ist nur Anfang. Aber die Zustände von die unangenehmen Zustände mit Gleichmut erleben, das ist dann großer Fortschritt. Sind wir einverstanden? So nicht gleich, das ist diese Schwäche von unserer Zivilisation. Wir wollen gleich schnell was erreichen. Aber wir haben die schlechten Sachen, wenn wir in Buddhismus glauben, lange, lange, lange gesammelt. Dann, wenn wir wollen gleich von allen negativen Sachen loswerden, dann wir schaffen noch mehr Probleme für uns. Wir müssen lernen, sie irgendwie mehr positiv zu konfrontieren. Und je sensitiver der Geist wird, desto feinere Hindernisse wird er imstande wahrnehmen zu können. Am Anfang, man nimmt wahr nur die tiefe, die sehr grobe Hindernisse. Die feinere Hindernisse, das dauert sehr lange, bis man sie sehr klar wahrnimmt und gleich beseitigen kann. So, diese Training, wenn man es versteht, muss man erst Geduld. Geduld ist dieser Schatz, großer Schatz des Geistes, das man haben muss, wenn man den Geist wirklich entwickeln möchte. Leider, das ist die Schwäche von uns allen. Von mir auch. Meine Schwäche ist auch Geduld. Aber indem man lange Zeit geübt hat, dann irgendwie, obwohl man nicht sehr gut ist im Geduld üben, es wird irgendwie besser. Ich sehe, dass Dolpo Tulku ist mit uns, aber er kann leider kein Deutsch reden. Und er freut sich, dass wir alle aufmerksam auf das Thema sind und dass wir hoffentlich sehen sehr klar, dass es sehr, sehr wichtig ist, den Geist zum Ruhezustand von Ruhe zu bringen. Und es ist ein langer Prozess. Und desto mehr man übt, desto mehr wird man imstande zu sehen, sogar die feinere Zustände von Unruhe. Am Anfang nur die Grube. Aber das ist auch wunderbar, wenn man weniger Zorn hat, weniger Anhaftung, weniger Begierde, mehr Zufriedenheit und weniger Wünsche hat, dann hat man schon viel geschafft. Der Michael Okay. hat noch eine Frage. Ja, bitte. Ja, ich wollte fragen, was diese Einspitzigkeit des Geistes, wie die in Sanskrit lautet und ob das einem mentalen Faktor entspricht oder mehr einer Kombination von mentalen Faktoren. Danke. Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, wunderbare Frage. Ich habe mich sozusagen lange, lange Zeit mit Abhidharma beschäftigt und habe ich das gelehrt in allen verschiedenen Orten auf dieser Erde. So eine Spitzigkeit des Geistes heißt Ekagrata. Eka Agra. Agra heißt Spitze. Eka ist ein. Ekagrata-Zustand von einer Spitze. Und wie ich erklärt habe, in der buddhistischen Psychologie, alle negative Zustände des Geistes sind ein mit den anderen verbunden. Genauso alle positive Zustände des Geistes, positive Faktoren des Geistes sind unbedingt auch miteinander verbunden. Man kann nicht so effektiv Konzentration üben. Konzentration ist in Abhidharma definiert als Einspitzigkeit des guten Geistes, des positiven Geistes. Kushala Citta Ekagrata. Die Einspitzigkeit des positiven Geistes. Die Leute, die viel Übel in der Welt machen können, so wie die Diktatoren und so weiter, die haben auch bestimmte gewisse Einspitzigkeit des Geistes, deswegen sie können viele Leute beeinflussen und sogar zu Hysterie bringen. Aber sie haben nicht Einspitzigkeit des positiven Geistes. Und positiver Geist, wenn er entwickelt hat, hat immer sozusagen Konzentration und Weisheit. Nur Konzentration, man kann, wenn man nach der indischen Glaube, indischen Mythologie, wenn die Yogis Zorn haben, sie können ganze Land zu Aschen brennen. Man glaubt, dass diese Rajasthan-Wüste ist Resultat von Zorn von einem Rishi, von einem Seher. Ich weiß nicht, ich war nicht dabei. Auf jeden Tag, unser Geist hat unheimliche Kräfte. Und diese Kräfte in Abhidharma sind verbunden mit dieser Fähigkeit von Einspitzigkeit des Geistes. Und es kann auch positiv entwickelt werden. Die Dhyanas ist alles Einspitzigkeit vom positiven Geist. Die Befreiungen auch. Aber es kann auch zu großer Fähigkeit, Übel zu machen werden. So wie wir es kennen von unserer Geschichte. So machen wir Schluss heute. Oder wir lassen die Fragen für nächste Woche Sonntag. Wir fangen erst mit den Fragen, ob es noch welche gibt über das, was wir jetzt erklärt haben. Sie können darüber nachdenken. Und dann machen wir weiter. Ich erkläre weiter die Voraussetzungen von Beruhigen des Geistes, die gemeinsam sind sozusagen in allen buddhistischen Traditionen, und dann die Besonderheit von nicht-dualistischem Training. Reden wir weiter. Okay? Dann wir übergeben Verdienst an alle Wesen. Nach der chinesischen Tradition, wir sollen immer nach jeder positive Karma die Verdienste übergeben an alle Wesen. So, ich muss mir auf Chinesisch sagen, Yuan Zhi Kun Te Möge die Verdienste von dieser Praxis sich an alle Wesen verbreiten, damit wir den Zustand von Buddha erreichen können. Amitabha. So, alles Gute und schöne Woche vor uns, und wir treffen uns nächsten Sonntag wieder um 3 Uhr. Okay? Vielen Danach, Dank, Jürgen. ich habe einen Retreat aber in Tschechien, in Tschechisch. Dann, das ist nicht so nichts für euch, aber dann habe ich noch im November ein Retreat über Meditation, über Metta, Liebe in Frankfurt, in der Nähe von Frankfurt, Buddha Weg. Wer Interesse darüber hat, kann natürlich auch teilnehmen, wenn sie Zeit haben. Meisten von uns sind sehr beschäftigt. Und danach, wenn es zu Ende ist, wir können wieder besprechen, wann am Sonntag ich Zeit habe, und wir machen weiter. Und in Zukunft, wahrscheinlich Ende November oder Dezember. Ich habe jetzt die Prostatakrebs und muss diese zur Bestrahlung gehen. Das dauert, soll 21 Tage dauern. Während dieser Zeit werde ich besser ruhen, aber danach können wir fortsetzen und machen wir weiter, und hoffentlich auch in Zusammenarbeit mit Dolpo Turku. Er kann dann auf Englisch. Okay, ich kann ihm auch erklären ein bisschen, was ich gelernt habe, und er kann auch ergänzen oder so auf Grundlage von tibetanischer Tradition. Und ich lehre euch dann später auf Grundlage von der chinesischen Tradition, wie die nicht-dualistische Meditation erklärt wird. Okay. Vielen Dann herzlichen alles Dank. Gute und Vielen tschüss. Dank. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Alles Vielen Gute Dank. bei den Bestrahlungen. Namaste. Namaste. Namaste. Alles Gute.